Es war eine vollkommen unnütze Verschwendung von Liebe. Lou von Salome, Friedrich Nietzsche, Paul Reh. Ein Briefwechsel. Von Marlies Gerhardt. August 1882. Lieber Freund, eines Tages flog ein Vogel an mir vorüber, und ich, abergläubisch wie alle einsamen Menschen, die an einer Wende ihrer Straße stehen, glaubte, einen Adler gesehen zu haben. Nun bemüht sich alle Welt darum, mir zu beweisen, dass ich mich irre, und es gibt einen artigen europäischen Klatsch darüber. Wer ist nun der Glücklichere? Ich? Der Getäuschte, wie man sagt, der einen ganzen Sommer ob dieses Vogelzeichens in einer höheren Welt der Hoffnung lebte, oder jene, welche nicht zu täuschen sind, und so weiter. Amen. Adieu, lieber Freund. Von Herzen, Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche im August 1882. Die Briefe, die er in diesen Tagen und Monaten schreibt, haben nur ein Thema, immer wieder neu variiert. Täuschung und Enttäuschung. Zauber und Blendung. Am Ende Desillusion. Die Einsamkeit hat ihn eingeholt. Nichts hat sich geändert. Ein Traum ist zu Ende. Schuld daran ist sie, Lou von Salome. Vor einigen Monaten die Vision, das Ideal. Jetzt dieses dürre, schmutzige, übelriechende Äffchen mit ihren falschen Brüsten. Ein Verhängnis. Pardon. In den Briefen, die er ihr schreibt, geht er bis an die Grenze der Denunziation. Was machen Sie, meine liebe Lou? Ich bat um heiteren Himmel zwischen uns. Soll ich sagen, es ist vorbei? Wollen wir uns zusammen erzürnen? Haben wir Lust, einen großen Lärm zu machen? Ich ganz und gar nicht. Ich wollte heiteren Himmel zwischen uns. Aber Sie sind ja ein kleiner Galgenvogel. Und einst hielt ich sie für die leibhaftige Tugend und Ehrbarkeit. Sie ist wie der Scirocco, der Wind, der ihn krank macht. Krank auch im metaphorischen Sinn. Krank durch Kälte und Distanz. Mit aller meiner Vernunft bleibe ich ein leidenschaftliches und plötzliches Wesen. Die Einsamkeit ist je länger, je mehr etwas Gefährliches. Ich ging dies Jahr mit einem wirklichen Verlangen zu den Menschen zurück. Ich meinte, man dürfe mir schon etwas Liebe und Ehre erweisen. Ich erlebte Verachtung, Verdächtigung und in Hinsicht auf das, was ich kann und will, eine ironische Gleichgültigkeit. Durch einige böse Zufälle erlebte ich dies alles in der grausamsten Form. Objektiv betrachtet, es war höchst interessant. Nun stehe ich ganz einsam vor meiner Aufgabe und weiß auch, was mich nach deren Lösung erwarten wird. Ich brauche ein Bollwerk gegen das Unerträglichste. Im Frühjahr noch war heiterer Himmel um ihn. Das Jahr 1882, welches mir in mehreren Hauptstücken meines Lebens eine neue Krise bedeutet, ist mir durch den Glanz und die Anmut einer jungen, wahrhaft heroischen Seele sehr verschönt worden. Lou ist die Tochter eines russischen Generals und 20 Jahre alt. Sie ist scharfsinnig wie ein Adler und mutig wie ein Löwe und zuletzt doch ein sehr mädchenhaftes Kind. Im Herbst siedeln wir zusammen nach Wien über. Wir werden in einem Haus wohnen und zusammen arbeiten. Sie ist auf die erstaunlichste Weise gerade für meine Denk- und Gedankenweise vorbereitet. Lou von Salome ist die Erfinderin des Planes in einem Haus wohnen. Sie nennt ihn Dreieinigkeit. Zur weiblichen Hingabe nicht bereit, sich eher knabenhaft empfindend, die Ehe als Fessel ablehnend, sieht sie darin eine existenzielle Möglichkeit, ihre Möglichkeit. Von Liebe, von Erotik oder Sexualität ist nicht die Rede. Diese Seite klammert sie aus. Sich selbst als fast zweigeschlechtlich, als androgyn empfindend, entschlossen, ihr geistig Männliches auszuleben, sieht sie in Nietzsche und Paul Reh die zwei Ausnahmemänner, die in der Lage sind, die Utopie zu leben. Für die Umwelt ist diese Vorstellung inkommensurabel. Eine Frau kann mit zwei Männern nicht so zusammenleben, als sei sie selbst ein Mann. Ein Dritter im Bunde, dies würde als bohemhafte Lebensform, als Variante des Männerbunds durchgehen. Eine Dritte im Bunde ist undenkbar. Die Dreieinigkeit wird dann auch prompt zum Gegenstand des Klatsches, zum Anlass einer ausgiebigen Chronique skandaleuse. Alle drei Protagonisten sind zudem überaus gut geeignet, die öffentliche Neugier zu provozieren. Die Erfinderin des Planes, Lou von Salome, stammt aus Petersburg, ein Mädchen aus der Fremde. Durch erste literarische Arbeiten hat sie auf sich aufmerksam gemacht. Ihr Studium in Zürich musste sie abbrechen, leidet sie doch an der Krankheit des Jahrhunderts, einem Bluthusten, einem Lungenleiden. Der Zauberberg, den die Ärzte ihr empfehlen, liegt in Italien. In Rom soll sie sich erholen. Friedrich Nietzsche. Auch er ist ein Opfer seiner physischen Hinfälligkeit. In fast allen Briefen ist von unerträglicher Migräne, von ständigem Leiden die Rede. Seine Professur in Basel musste er daher aufgeben. Er lebte im Engadin, in Sils Maria, und hin und wieder in Italien. Seine Bedeutung ist noch verhüllt. Als Philosoph ist er umstritten. Ein Außenseiter. Paul Reh, heute fast unbekannt, hat zuerst Jura und dann Philosophie studiert. Er beschäftigt sich mit Moralphilosophie und schreibt Aphorismen. Reh ist Halbjude und gilt als Spieler. Seine Habilitation ist gescheitert. Nietzsche sieht in ihm das alter Ego, einen der kühnsten und kältesten Denker, einen kritischen Geist, der die metaphysischen Bedürfnisse des Menschen ad absurdum führt. Alle drei sind Außenseiter. Gesellschaftliche Außenseiter, Außenseiter im wissenschaftlichen Betrieb oder, wie im Fall der Lou von Salome, Außenseiter gemessen an dem, was 1882 als weibliche Natur gilt. Wer ist sie? Woher rührt ihre Lust an der Grenzüberschreitung? Die Vorstellung fließender Übergänge zwischen den Geschlechtern. Das brüderliche Zusammengehören von Männern war mir im Familienkreise als jüngstem Geschwister und einzigem Schwesterchen auf so überzeugende Weise zuteil geworden, dass es von dort aus dauernd auf alle Männer der Welt ausstrahlte. Wie früh oder spät ich ihnen auch noch begegnete, immer schien mir ein Bruder in jedem verborgen. Doch lag es auch am Wesen meiner 5 Brüder selber, von denen insbesondere 3 in Betracht dafür kommen, da es 2, dem Erstgeborenen und dem 4, nicht vergönnt war, alt zu werden. Obschon meine Kindheit voll fantastischer Einsamkeit sich vollzog, obschon alsdann mein ganzes Denken und Streben sich gegen alle Familientradition entfaltete und zum Ärgernis wurde, obschon mich mein Leben dann ans Ausland band und fern den meinen verlief, blieb das Verhältnis zu meinen Brüdern so. Mit den Jahren und der räumlichen Entfernung lehrte mich mein reifer werdendes Urteil, sie erst recht in ihrem Menschenwert erkennen. Ja, später geschah es, wenn ich mir selbst manchmal bedenklich vorkam, dass mich der Gedanke förmlich beruhigte, mit ihnen gleicher Herkunft zu sein. Und in der Tat, nie wurden mir Männer bekannt, ohne dass deren Lauterkeit der Gesinnung oder deren Mannhaftigkeit oder deren Herzenswärme das Bild meiner Brüder in mir hätte lebendig werden lassen. Lou von Salome, 1861 geboren, hat ihre Kindheit sehr genau reflektiert. Eine Kindheit, die vieles festlegt, ein Leben in der Brüderhorde. In der ganz frühen Kindheit hatte meinen Vater und mich eine kleine geheime Zärtlichkeit verbunden, von der ich mich dunkel entsinne, dass wir von ihr abließen beim Hinzukommen von Muschka, die nicht für Gefühlsäußerungen war. Auch hatte mein Vater nach den 5 Buben sich leidenschaftlich ein kleines Mädchen gewünscht, während Muschka lieber das männliche Halbdutzend vollgemacht hätte. Von meiner Mutter kann ich nicht aussagen, ohne dessen zu gedenken, was sie, trotz all ihrer Missbilligung meines auswärtigen Mädchenlebens und meiner ihr widerstehenden Denkungsart, für mich geleistet hat. Enttäuschte diese Tochter sie dadurch schon, dass sie nicht als Sohn zur Welt gekommen war, so hätte sie doch nun mindestens einem Tochterideal der Mutter zustreben sollen. Und tat so sehr das Gegenteil. Aber sogar während der Zeit, wo die Mutter am bittersten darunter litt, weil es am krassesten gegen die damaligen gesellschaftlichen Sitten verstieß, machte Muschka das still mit sich selber ab. Unverbrüchlich zu mir haltend der Welt gegenüber, voller Gram, doch auch voll Vertrauen, den Anschein weckend, dass wir uns absolut verständen, denn dies schien ihr das Wichtigste, was zu tun war, um keine feindlichen Missdeutungen gegen mich aufkommen zu lassen. Während ich meine wunderschönen Jugendjahre im Ausland verlebte, habe ich mir das keineswegs klar gemacht. So still geschah all diese Mütterlichkeit, dass mir fast nur bewusst blieb, wie unbeirrbar tadelnd, aus tiefer Überzeugung gegnerisch meine Mutter zu meiner Denk- und Lebensweise sich mir gegenüber aussprach. Egoistisch, wie ich gesinnt war, blieb ich so von Reue wie von Heimweh total verschont. Auf briefliche Andeutung, sie wünschte mich unter die Haube als Schutz, antwortete ich strahlend, mir behage es besser unter Paul Rees Hut. In der Tat wies es wohl einen der stärksten Gegensätze im Wesen meiner Mutter und mir auf, dass sie jederzeit von Pflichterfüllung und überzeugter Aufopferung ausging, aus einem in irgendwelchem Sinn heroischen Zug. Für mich standen Kämpfe, auch wider mich selbst, nie vorne an. Auch in dem, was ich wünschte oder erwartete, kämpfte ich nicht um die Dinge allerersten Ranges. Diese fanden mich eher nachgebend oder indolent. Sie fielen dermaßen mit meiner Existenz, Existenzialität, äußerlich und innerlich zusammen, dass Kämpfe gar nicht in Frage gekommen wären. Etwas entbehrt sie in der Kindheit. Es gibt eine Lücke, eine Wunde, die sich nicht schließt. Beiden Eltern gegenüber fehlte mir aber, so scheint es mir jetzt, fehlte bei mir das Überhitzte der Gefühlseinstellung, sei es in Trotz oder Liebe. Das Verbindende wie das Oppositionelle unterstand einer Grenze, hinter der irgendwie noch Freiheit Raum behielt. Für mich bedeutete dieser unwillkürlich gewordene Grenzstrich eine Art von Schweigen dürfen, einsam bleiben dürfen, inmitten allen herzlichen Vertrauens. Für das, was fehlt, Nähe, erfindet sie ein Übergangsobjekt. Es heißt der Kindergott. Er schützt vor Einsamkeit und erfüllt alle Wünsche. Er erwies sich als mein ganz alleiniger Spezialgott, dadurch, dass er ein Gott der Opposition war. Eine Partei bildend mit dem Kinde, gegenüber allen Erwachsenen mit ihren fremdartigen Begriffen und Interessen und ihrer Leidenschaft für Pädagogik. Die kindischen Korrekturen unter göttlicher Legitimation hinderten, Bruch oder Zwiespalt in mir selber kennenzulernen. Nicht nur wurde das später von Bedeutung für mich, insofern ich mit meinem ganzen Denken und Wollen in starken Gegensatz zu meiner Umwelt geriet und diese seine Wesensselbstverständlichkeit leicht dabei hätte einbüßen können, sondern überhaupt wurde von vornherein damit der gefährlichsten Gewalt des Verbotenen und Gebotenen die Spitze gebrochen und damit die Tendenz zum Verdrängen auf gewissen Gebieten abgestumpft. Der Kindergott ist ein Phantasma. Er ist vieles in einem. Omnipotenter Nothelfer und Wunscherfüllungsmaschine. Gütiger Großvater und alles gewährende große Mutter. Er bedeutet eigentlich beide Eltern ineinander gestülpt. Mütterliche Schoßwärme und väterliche Machtvollkommenheit. Eine Macht- und Liebessphäre in einem wunschlos vorweltlichen Wohlsein. Ein Gottesbild aus so frühen Sensationen zusammengebastelt, kann nicht sehr lange vorhalten. Die erste Katastrophe der Kindheit, Gott entschwund. An seine Stelle tritt Hendrik Gillot, Prediger, Erzieher und Lehrer. Erst heimlich besucht, dann von der Familie anerkannt. Er bereitet sie aufs Studium vor. Er wird ein Duplikat, ein Doppelgänger, ein Revenant des lieben Gottes. Als Hendrik Gillot, sie ist 18, er Mitte 40, die Rolle wechselt und ihr einen Heiratsantrag macht, ist alles zu Ende. Es scheint ihr unmöglich, die Liebessache real und menschlich zum Abschluss zu bringen. Als der entscheidende Augenblick unerwartet von mir forderte, den Himmel ins Irdische niederzuholen, versagte ich. Mit einem Schlage fiel das von mir Angebetete mir aus Herz und Sinnen ins Fremde. In der Tat stand ja damit ein anderer da. Jemand, den ich unter dem Schleier der Vergottung nicht deutlich hatte erkennen können. Entschwand doch der geliebte Mensch genauso jählings der Anbetung, wie der liebe Gott mir spurlos entschwunden war. 1880 verlässt Lou von Salome mit ihrer Mutter zusammen Russland. Sie geht nach Zürich, um dort Religionswissenschaft und Kunstgeschichte zu studieren. Zürich ist die erste Universität, die Frauen zum Studium zulässt. Stibbe, 10. Oktober 77. Lieber Freund, in diesen Tagen muss Ihr Geburtstag sein. Und ich hoffe mit Zuversicht, dass es Ihnen noch so wohl ergeht, wie Ihr letzter Brief meldete. Meine Gedanken weilen die ganze Zeit über in Becks und wollen sich durch nichts von dort vertreiben lassen. Es waren gewissermaßen die Flitterwochen unserer Freundschaft. Und das abgesonderte Häuschen, der hölzerne Balkon, die Weintrauben, vollendeten das Bild eines vollkommenen Zustandes. Nur die Gesundheit, die Gesundheit. Übrigens scheint die Reihe des Kränkelns jetzt an mich gekommen, denn ein Leiden löst das andere ab. In treuer Freundschaft, Ihr Paul Reh. Naumburg im April 78. Liebster Freund, stundenlang gehe ich mit Ihnen im Geiste Lust wandeln. Wir beiden flugmüden Vögelchen wissen nichts Besseres zu tun, als auf einem Baumzweige miteinander zu zwitschern. So scheint es mir. Alle Sonne, die ich genieße, mag auch Ihnen wohl und willkommen sein. Und nun machen Sie mit dem übersandten Büchelchen, was Sie wollen. Ihnen gehört's. Den anderen wird's geschenkt. Friedrich Nietzsche. Das Büchelchen hat den Titel Menschliches, allzu Menschliches. In diesem Buch für freie Geister bekennt Nietzsche zum ersten Mal öffentlich sein Ideal und sein Ziel. Ein Freund, ein Kritiker, wirft ihm vor, kann man denn so seine Seele ausziehen und eine andere dafür annehmen, statt Nietzsche nun plötzlich Reh werden? Die Antwort? Beiläufig. Suche nur immer mich in meinem Buche und nicht Freund Reh. Ich bin stolz darauf, dessen herrliche Eigenschaften und Ziele entdeckt zu haben, aber auf die Konzeption meiner Philosophie in Nutze hat er nicht den allergeringsten Einfluss gehabt. Diese war fertig und zu einem guten Teile dem Papier anvertraut, als ich im Herbst 1876 seine nähere Bekanntschaft machte. Wir fanden einander auf gleicher Stufe vor. Der Genuss unserer Gespräche war grenzenlos, der Vorteil gewiss sehr groß auf beiden Seiten. Die Sternenfreundschaft, wie Lou sie nennt, ist eine Freundschaft auf Distanz. Persönliche Begegnungen sind selten. Nietzsche verhindert sie. Er zieht Briefe vor. Ich empfinde gegen Sie, mein lieber Freund und Vollender, ein ganz unbegrenztes Wohlgefühl und möchte, was ich Ihnen vielleicht schon 10-mal sagte, eine eigene Sonne schaffen können, die über Ihnen und dem Wachstum Ihres Gartens allein zu scheinen hätte. Wie sollte ich es auch aushalten, ohne von Zeit zu Zeit meine eigene Natur gleichsam in einem gereinigten Metalle und in einer erhöhteren Form zu sehen, ich, der ich selber Bruchstück und wandelndes Elend bin und durch seltene, seltene gute Minuten in das bessere Land hinausschaue, in dem die ganzen und vollständigen Naturen wandeln. Es jammert mich immer zu hören, dass sie leiden, dass ihnen irgendetwas fehlt, dass sie jemanden verloren haben, während bei mir Leiden und Entbehrung zur Sache gehören und nicht wie bei ihnen zum Unnötigen und zur Unvernunft des Daseins. Nun gleich etwas von dieser Unvernunft. Lieber Freund, wenn Sie jetzt reisen wollen, so tun Sie es ja nicht im Hinblick auf eine Zusammenkunft mit mir, die doch nur sehr kurz sein dürfte, nach allen neueren Erfahrungen, sondern um Ihre Gesundheit willen. Sollte aber das Engadin nicht in letzter Hinsicht geeignet sein? Es ist kalt und windig hier selbst. Wir hatten letzthin sogar einen vollen Schneewintertag. Den 26. September reise ich nach Genua zurück. Ich muss um diese Zeit dort sein und will in den nächsten Jahren überhaupt nur zwischen Genua und Sils Maria hin und her reisen. Ich vertrage Reisen nicht, habe kein Geld zu Ortswechsel und dergleichen und bedarf der unbedingten Einsamkeit nicht als einer Liebhaberei, sondern als der Bedingung, mit der ich vielleicht das Leben noch ein paar Jahre aushalte. Es geht nämlich, im Vertrauen gesagt, sehr elend. So habe ich mich denn entschlossen, auf das Wiedersehen mit Ihnen zu verzichten. Ach, mein lieber Freund Reh, bleiben wir zusammen auf den Höhen tapferer Gesinnung, hellen Schauens, fliegen wir miteinander durch Vergangenes und Zukünftiges und seien wir im Wohlgefühle dieser Gemeinsamkeit nicht dem Schicksale zu gram, wenn es uns voneinander hält, wie es jetzt wieder zu tun scheint. In herzlicher Liebe und Treue, Ihr Freund Nietzsche. Im Februar 1882 kommt es dann doch zu einem Treffen. Nicht in Sils Maria, sondern in Genua. Ich erwarte mit großem Verlangen die Ankunft des Dr. Reh. Er wird gerade in den Karneval hineinkommen. Wir werden 3 Tage französisches Schauspiel haben. Am 4. Februar trifft Reh in Genua ein. Einen Tag später schreibt er an Elisabeth Nietzsche, die Schwester des Freundes, nach Deutschland. Genua, 5.2.82. Mein hochverehrtes Fräulein, ich befinde mich in einem Zustande ausgelassenen Entzückens. Das Wort bittet um Entschuldigung, aber die Sache ist die, ich habe alles, vom Größten bis zum Kleinsten, so ungeheuer viel besser gefunden, als ich erwartete. Um zunächst vom Größten anzufangen. Ihr Herr Bruder ist so wohl und, was ja fast noch mehr sagen will, so heiter, wie ich ihn seit meinem ersten Aufenthalt in Basel, etwa 1872, nicht gesehen habe. Er hat ein freundliches Zimmer mitten in der Stadt, aber völlig ruhig, weil ein Kloster daneben liegt, vor dem kein Wagen passieren darf. Seine Liebenswürdigkeit hatte bereits ein Zimmer für mich in der Nähe besorgt, was wir zunächst besahen und wo ich am Nachmittag einzog. Dann gingen wir nach dem Theater und nahmen 2 Billets für heute Sonntagabend. Sarah Bernhardt. Nachmittags am Meere liegend, im schönsten Gespräch und göttlicher Aussicht. Genua fast so schön wie Neapel. Wir fürchteten nur, das ungewohnte Sprechen möchte ihn doch für den heutigen Tag etwas verdorben haben. Aber er kam schon heute Morgen wieder zu mir, so heiter und wohl wie gestern. Um 2 treffen wir uns wieder, gehen ans Meer und heute Abend Sarah Bernhardt. Die herzlichsten Grüße, Paul Reh. Nietzsche schreibt ebenfalls an seine Schwester, einige Tage später. Seine Version lautet anders. Bis jetzt ist es mir mit Dr. Rehs Besuch gegangen, wie es zu erwarten stand, nicht gut. Der erste Tag sehr guter Dinge, den zweiten hielt ich mit Benutzung aller Stärkungsmittel aus, den dritten Erschöpfung, nachmittags eine Ohnmacht, die Nacht kam der Anfall, den vierten zu Bett, den fünften stand ich wieder auf, um mich nachmittags wieder zu legen, den sechsten und bis jetzt immer Kopfschmerz und Schwäche. Kurz, wir müssen es noch lernen, zusammen zu sein. Es ist eben gar zu angenehm, mit Dr. Reh zu verkehren. Es gibt nicht leicht einen erquicklicheren Verkehr. Aber ich bin an das Gute nicht gewöhnt. Mitte März geht Dr. Reh nach Rom zu Fräulein von Meisenbug. Rom, 9. Februar 1882. Sei via Polveriera. Liebes Fräulein, wollen Sie und Ihre Mutter mir das Vergnügen machen, übermorgen, Sonnabendabend, den Tee bei mir zu nehmen? Aber ganz freundschaftlich. Vielleicht noch mit ein oder zwei Bekannten und recht früh. Denn ich bin noch so altmodisch, späte Stunden nicht zu lieben oder wohl nicht zu vertragen. Also nicht später als 8 Uhr. Ihre M. Meisenbug. Mal wieder von Meisenbug, die Schriftstellerin und Leitfigur der deutschen Frauenbewegung, ist von Lou von Salome fasziniert. Sie sieht in ihr eine Gleichgesinnte, eine Tochter im Geiste, die in der Lage ist, ihr Lebenswerk fortzuführen. Frauenemanzipation. Verstanden als das Recht auf Studium und Beruf. Ich habe lange nicht eine so tiefe Zärtlichkeit für ein junges Mädchen gefühlt wie für Sie. Als Sie mir zuerst entgegenkamen, war es mir, als sähe ich meine eigene Jugend auferstehen. Und als wüsste ich nun, dass ich selbst in meiner eigensten Natur fortarbeiten würde an der Aufgabe, der mein Leben geweiht gewesen ist und unter glücklicheren Bedingungen, bereits in großer Freiheit. An einem Märzabend des Jahres 1882 in Rom, während bei mal wieder von Meisenbug ein paar Freunde beisammen saßen, begab es sich, dass nach einem Schrillen der Hausglocke mal wieders getreues Faktotum Trina hereingestürzt kam, ihr einen sensationellen Bescheid ins Ohr zu flüstern, woraufhin mal wieder an ihren schönen alten Sekretär eilte, hastig Geld zusammenscharrte und es hinaustrug. Bei ihrer Rückkehr ins Zimmer, obwohl sie dabei lachte, flog ihr das feine schwarze Seidentüchlein noch ein wenig vor Erregung um den Kopf. Neben ihr trat der junge Paul Rie ein, ihr langjähriger, wie ein Sohn geliebter Freund, der, Hals über Kopf von Monte Carlo kommend, Eile hatte, dem dortigen Kellner das gepumpte Reisegeld zuzustellen, nachdem er alles, wörtlich restlos, alles verspielt. Dieser lustig-sensationelle Auftakt zu unserer Bekanntschaft störte mich erstaunlich wenig. Sie war im Nu geschlossen. Ja, vielleicht trug sogar zu ihr bei, dass Paul Reh infolgedessen wie auf einem Isolierschemel herausgehoben, schärfer umrissen unter den übrigen wirkte. Jedenfalls wurde sein scharf geschnittenes Profil, das grundgescheite Auge, mir sofort durch seinen charakteristischen Ausdruck vertraut, worin sich im Augenblick etwas humorvoll Zerknirschtes mit überlegen Gütigem mischte. Schon am selben Abend, wie von da ab täglich, fanden unsere eifrigen Unterredungen erst ihr Ende beim Nachhauseweg auf Umwegen, von Malvidas Via della Polveriera in die Pension, wo meine Mutter mit mir abgestiegen war. Diese Gänge durch die Straßen Roms im Mond- und Sternenschein brachten uns einander bald so nahe, dass sich in mir ein wundervoller Plan zu entwickeln begann, wie wir dem Dauer verleihen könnten, auch nachdem meine Mutter, die mich von Zürich nach dem Süden zur Erholung gebracht hatte, heimgereist sein würde. Ich will ehrlich gestehen, was mich am unmittelbarsten davon überzeugte, dass mein den geltenden gesellschaftlichen Sitten von damals hohnsprechender Plan sich verwirklichen ließe, war zuerst ein simpler, nächtlicher Traum. Da erblickte ich nämlich eine angenehme Arbeitsstube, voller Bücher und Blumen, flankiert von zwei Schlafstuben und zwischen uns hin und her gehend Arbeitskameraden, zu heiterem und ernstem Kreis geschlossen. Paul Reh hat einen anderen Plan. Er macht Lou von Salome einen Heiratsantrag. Sie lehnt ab. Er denkt daran, auf die Flucht zu gehen. Es gelingt ihr jedoch, ihm plausibel zu machen, wozu mein für Lebenszeit abgeschlossenes Liebesleben und wozu mein total entriegelter Freiheitsdrang mich veranlassten. Mal wieder von Meisenbug erhebt Einspruch. Sie warnt, ein derartiges Unternehmen müsse scheitern. Emanzipation, so wie sie sie versteht, darf nicht heißen, sich über Übereinkünfte hinwegzusetzen. Das Projekt erscheint in ihren Augen frivol. Es erinnert ans Ancien Regime, an aristokratische Willkür. Mal wieder von Meisenbug beruft sich auf die bürgerliche Moral, die einen separaten Tugendkatalog für Frauen vorsieht. Emanzipation? gleich weit von der Ungebundenheit des Nihilismus wie von der Prüderie der alten Welt. Ein Teil der Wahrheit, die Sie mit Inbrunst suchen, liegt da. Ich glaube, dass Ihr Weg rein und Ihr Ziel hoch sein und bleiben wird. Man muss aber doch mit den anderen rechnen, bei denen der Wille vielleicht noch mächtiger ist als in uns. Und auch mit der Welt, die nur dann das Recht haben soll, uns misszuverstehen, wenn es gilt, unsere Überzeugung zu vertreten. Wir müssen die Welt zur Achtung vor uns zwingen, weil wir ein Prinzip vertreten. Und deshalb müssen wir nichts tun, was unnötig ist, zu dessen Verteidigung und nur zu unserem Vergnügen dient. Äußerlich aber ebenso aussieht und daher auch so beurteilt wird wie das, was Leichtsinn und Koketterie in der alten Gesellschaft tun. Genua, 21. März 1882. Mein lieber Freund, welches Vergnügen machen mir Ihre Briefe? Sie ziehen mich ab, nach allen Seiten und zuletzt unter allen Umständen zu Ihnen hin. Grüßen Sie diese Russin von mir, wenn dies irgendeinen Sinn hat. Ich bin nach dieser Gattung von Seelenlüstern. Ja, ich gehe nächstens auf Raub danach aus. In Anbetracht dessen, was ich in den nächsten 10 Jahren tun will, brauche ich sie. Ein ganz anderes Kapitel ist die Ehe. Ich könnte mich höchstens zu einer 2-jährigen Ehe verstehen und auch dies nur in Anbetracht dessen, was ich in den nächsten 10 Jahren zu tun habe. Leben Sie wohl. Die Schreibmaschine will nicht mehr. Es ist gerade die Stelle des geflickten Bandes. Meine herzlichsten Wünsche für Ihr Wohl bei Tag und Nacht. Ihr getreuer Freund Friedrich Nietzsche. Rom, 20.04.82. Lieber Herr Messineser, es lebe die schönste, saftigste, arrondierteste Messiner Apfelsine und möge die einzige Schattenseite, welche sie dort findet, der Umbra Realis sein. Ist es nur möglich? Sie haben am meisten die junge Russin durch diesen Schritt in Erstaunen und Kummer versetzt. Dieselbe ist nämlich so begierig geworden, sie zu sehen, zu sprechen, dass sie deshalb über Genua zurückreisen wollte. Und sie war sehr zornig, sie so ganz entrückt zu sehen. Sie ist ein energisches, unglaublich kluges Wesen mit den mädchenhaftesten, ja kindlichen Eigenschaften. Sie möchte sich so gern, wie sie sagte, wenigstens ein nettes Jahr machen. Und es sollte nächsten Winter sein. Dazu rechnet sie als nötig Sie, mich und eine ältere Dame wie Fräulein von Meisenburg. Aber diese hat keine Lust. Könnte man nicht dieses Zusammensein arrangieren? Hier in Rom ist etwas viel Geselligkeit. Trotzdem schreitet die Arbeit vor. Ich halte Vorträge über mein Buch, was mich einigermaßen fördert, zumal auch die Russin zuhört, welche alles durch und durch hört, sodass sie in fast ärgerlicher Weise schon immer vorweg weiß, was kommt und worauf es hinaus soll. Rom wäre nicht für Sie, aber die Russin müssen Sie durchaus kennenlernen. Haben Sie die Schreibmaschine nicht mit? Ist sie ganz in Unordnung? Herzlich grüßend, Paul Reh. Zunächst ereignete sich etwas in Rom, wodurch wir Oberwasser bekamen. Das war die Ankunft Friedrich Nietzsches bei uns, den seine Freunde Malvida und Paul Reh aus Messina nach Rom gerufen hatten, damit er unser Zusammensein teile. Das Unerwartete geschah, dass Nietzsche, kaum hatte er von Paul Rehs und meinem Plan erfahren, sich zum Dritten im Bunde machte. Sogar der Ort unserer künftigen Dreieinigkeit wurde bald bestimmt. Das sollte ursprünglich für eine Weile Wien, dann Paris sein, wo Nietzsche Kollegs hören wollte. Nietzsche befand sich oft in so angenehmer Verfassung, dass sein sonst etwas gemessenes oder richtiger ein wenig feierliches Wesen dagegen zurücktrat. Dieses Feierlichen entsinne ich mich schon von unserer allerersten Begegnung her, die in der Peterskirche stattfand. Seine erste Begrüßung meiner waren die Worte: Von welchen Sternen gefallen sind wir uns hier einander zugeführt worden? Eine zweite, Jahre später geschriebene Skizze lotet tiefer und wagt sich weiter vor. Im gewöhnlichen Leben war er von großer Höflichkeit und einer fast weiblichen Milde. von einem stetigen, wohlwollenden Gleichmut. Er hatte Freude an den vornehmen Formen im Umgang und hielt viel auf sie. Immer aber lag darin eine Freude an der Verkleidung. Mantel und Maske für ein fast nie entblößtes Innenleben. Ich erinnere mich, dass als ich Nietzsche zum ersten Male sprach, während der ersten Minuten das gesucht Formvolle an ihm mich frappierte und täuschte. Aber nicht lange täuschte es an diesem Einsamen, der seine Maske doch nur so ungewandt trug, wie jemand, der aus Wüste und Gebirge kommt, den Rock der Allerweltsleute trägt. Sehr bald tauchte die Frage auf, die er selbst in die Worte zusammengefasst hat. Bei allem, was ein Mensch sichtbar werden lässt, kann man fragen, was soll es verbergen? Wovon soll es den Blick ablenken? Welches Vorurteil soll es erregen? Und dann noch, bis wie weit geht die Feinheit dieser Verstellung? Und worin vergreift er sich dabei? Dieser Zug stellt nur die Kehrseite der Einsamkeit dar, aus welcher Nietzsches Innenleben ganz heraus begriffen werden muss. Einer sich stetig steigernden Selbstvereinsamung und Selbstbeziehung auf sich selbst. In dem Maße, als sie zunimmt, wird alles nach außen gewandte Sein zum Schein, zum bloßen täuschenden Schleier, den die Einsamkeitstiefe nur um sich webt, um zeitweilig für Menschenaugen erkennbare Oberfläche zu werden. Tiefdenkende Menschen kommen sich im Verkehr mit anderen als Komödianten vor, weil sie sich da, um verstanden zu werden, immer erst eine Oberfläche anheucheln müssen. Die geringste Berührung, die sein Geist empfand, genügte, um in ihm eine Fülle Innenlebens, Gedankenerlebens auszulösen. Er hat einmal gesagt, es gibt zwei Arten des Genies. Eins, welches vor allem zeugt und zeugen will, und ein anderes, welches sich gern befruchten lässt und gebiert. Zweifellos gehörte er der letzteren Art an. In Nietzsches geistiger Natur lag, ins Große gesteigert, etwas Weibliches. Er arbeitet in diesen Jahren an dem persönlichsten aller meiner Bücher, der fröhlichen Wissenschaft. In Anbetracht, dass alles sehr Persönliche ganz eigentlich komisch ist, erwarte ich in der Tat eine fröhliche Wirkung. Lesen Sie doch den Sanctus Januarius einmal im Zusammenhang. Da steht meine Privatmoral beisammen als die Summe meiner Existenzbedingungen, welche nur ein Soll vorschreiben, falls ich mich selber will. In einem Kapitel, das den Frauen gilt, bemerkt er: Die Schwangerschaft hat die Weiber milder, abwartender, furchtsamer, unterwerfungslustiger gemacht und ebenso erzeugt die geistige Schwangerschaft den Charakter des Kontemplativen, welcher dem weiblichen Charakter verwandt ist. Es sind die männlichen Mütter. In einem Brief an Hendrik Gillot erklärt Lou von Salome, um was es ihr bei ihrem Plan eigentlich geht. Sie ahnt, was sie von ihrer Umwelt trennt. Sie sieht einen Bruch, der nicht zu kitten ist. Geht es doch übers Private, über die Lust am Abenteuer hinaus um mehr, um einen Wechsel im Denken, um einen anderen Blick auf die eigenen Antriebe. Rom, 13. März 1882. Auch mal wieder ist gegen unseren Plan. Und dies tut mir ja leid, denn ich habe sie lieb. Aber mir ist doch schon seit längerem klar, dass wir im Grunde stets Verschiedenes meinen, selbst wo wir übereinstimmen. Sie pflegt sich so auszudrücken: Dies oder jenes dürfen wir nicht tun oder müssen wir leisten. Und dabei habe ich doch keine Ahnung, wer dies Wir eigentlich wohl ist. Irgendeine ideale oder philosophische Partei wahrscheinlich. Aber ich selber weiß doch nur was von ich. Ich kann weder Vorbildern nachleben, noch werde ich jemals ein Vorbild darstellen können, für wen es auch sei. Hingegen mein eigenes Leben, nach mir selber bilden, das werde ich ganz gewiss. Mag es nun damit gehen, wie es mag. Damit habe ich ja kein Prinzip zu vertreten, sondern etwas viel Wundervolleres. Etwas, das in einem selber steckt. nicht allein mal wieder von Meisenbug stört. Auch Nietzsche versucht den Plan Dreieinigkeit, so wie sie ihn entwirft, zu durchkreuzen. Er hat einen eigenen, anderen Plan, der für sie unannehmbar ist. Was so inbrünstig begann, erfuhr dann aber eine Wendung, die Paul Reh und mich in neue Besorgnis um unseren Plan geraten ließ, indem dieser sich durch den Dritten unberechenbar kompliziert fand. Nietzsche meinte freilich damit eher eine Vereinfachung der Situation. Er machte Reh zum Fürsprecher bei mir für einen Heiratsantrag. Sorgenvoll überlegten wir, wie das am besten beizulegen sei, ohne unsere Dreieinigkeit zu gefährden. Es wurde beschlossen, Nietzsche vor allem gründlich meine grundsätzliche Abneigung gegen alle Ehe überhaupt klarzulegen. Außerdem aber auch den Umstand, dass ich nur von der Generalspension meiner Mutter lebe und überdies durch Verheiratung meiner eigenen kleinen Pension verlustig ginge, die einzigen Töchtern des russischen Adels bewilligt war. Rom, Mittwoch, den 26. April 1882. Hochgebietendes Fräulein Lu. Wir reisen morgen Mittag, kommen Sonnabendvormittag an die See. Sie finden Montagnachmittag eine Depesche, Mailand, Poste Restante, über den Ort unseres Aufenthaltes. Wir werden dann die See zusammen bereisen, auch Nietzsche wird so lange an den Seen bleiben. Morgen Vormittag um 11 herum wird Nietzsche ihrer Frau Mama seine Aufwartung machen. Und ich werde ihn begleiten, um mich ihrer Mama zu empfehlen. In größter Unfreiheit des Willens ersterbend Paul Reh. Als wir Rom verließen, litt Nietzsche vermehrt an seinen Anfällen. An der Krankheit, wegen derer er einstmals seiner Basler Professur sich hatte entledigen müssen und die sich anließ wie eine furchtbar übersteigerte Migräne. Paul Reh blieb deshalb mit ihm, während meine Mutter, wie ich mich zu erinnern glaube, es auch für passender hielt, mit mir vorauszureisen, so dass wir erst unterwegs wieder aufeinander stießen. Wir machten zusammen zwischendurch Station, in Orta an den oberitalienischen Seen, wo der nebengelegene Monte Sacro uns gefesselt zu haben scheint. Wenigstens ergab sich eine unbeabsichtigte Kränkung meiner Mutter dadurch, dass Nietzsche und ich auf dem Monte Sacro uns zu lange aufhielten, um sie rechtzeitig abzuholen, was auch Paul Reh, der sie inzwischen unterhielt, sehr übel vermerkte. Luzern, 8. Mai 1882. Mein Freund, wie finde ich den mehr erwähnten Goldklumpen, nachdem ich den Stein der Weisen, es ist noch dazu ein Herz, gefunden habe? Scirocco immer um mich, mein großer Feind, auch im metaphorischen Sinne. Zuletzt aber denke ich immer, ohne Scirocco wäre ich in Messina und vergebe meinem Feinde. In Summa, höchste Gottergebenheit. Die Reise lächerlich durch und durch, ich will erzählen. Heute direkt nach Basel, wo ich inkognito bei Overbeck sein werde, bis ihr Telegramm mich nach Luzern ruft. Adresse: Nietzsche per Adressum Professor Overbeck, Basel, Eulergasse. Die Zukunft ist mir völlig verschlossen, aber doch nicht dunkel. Ich muss durchaus Fräulein Lu noch einmal sprechen. Im Löwengarten etwa? In unbegrenzter Dankbarkeit, Ihr Freund Nietzsche. Im Löwengarten macht Nietzsche Lu von Salome erneut einen Heiratsantrag. Sie lehnt ab, aber, gute Schifferin, die sie ist, lehnt sie so ab, dass er nicht gekränkt reagiert. Die Übersiedlung nach Wien wird nicht in Frage gestellt. In Luzern trennen sich die Wege für einige Zeit. Lu von Salome reist mit ihrer Mutter zuerst nach Zürich und dann weiter nach Hamburg und Berlin. Friedrich Nietzsche fährt nach Naumburg zu Mutter und Schwester. Paul Reh geht zurück in die Heimat, nach Stibbe in Westpreußen, aufs Gut der Familie. Er lädt sie ein, ihn dort im Sommer zu besuchen. Basel, Bahnhof, 16. Mai 1882. Meine liebe, liebe Lu, als der Zug sich anfing, fortzubewegen, glaubte ich, vor Schmerz und Sehnsucht vergehen zu sollen. aber das ist alles Unsinn und Kinderei. Umso mehr, da dieser sehnsüchtige Schmerz nicht ohne eine Beimischung von Lustgefühl ist. Wie dasselbe da hineinkommt, weiß ich nicht genau. Du, meine liebe Lou, als die bessere Psychologin wirst dieses Problem gewiss leicht lösen können. Aber das, was mich so furchtbar beunruhigt, ist dein Befinden. Husten. Schreibe mir doch bitte gleich einige Worte nach Stibbe, wie es dir geht. Aber die Wahrheit, denn sonst beunruhige ich mich noch mehr. Wenn dein Befinden sich verschlechtert, kannst du dann nicht vielleicht schon früher nach Stibbe kommen? Ich freue mich schon so furchtbar auf meine eigene Freude. Da siehst du, liebe Lou, den Epikuräer, egoistischen Moralisten. Wenn ich dich wiedersehe, wenn ich dir in Stibbe entgegenkomme oder wo es auch sei. Nun, meine liebe, liebe Lou, sei versichert, dass du der einzige Mensch auf der Welt bist, den ich lieb habe. Und denke nicht, dass dies nicht viel sagen will. Denn vielleicht übertrage ich auf dich alle die Liebe, welche ich den übrigen Menschen vorenthalte. Paul. Naumburg, 23. Mai 1882. Liebe Freundin Lou, hier in Naumburg bin ich bisher in Bezug auf Sie und uns ganz schweigsam gewesen. So bleibe ich unabhängiger und stehe Ihnen besser zu Diensten. Die Nachtigallen singen die ganzen Nächte durch vor meinem Fenster. Reh ist in allen Stücken ein besserer Freund, als ich es bin und sein kann. Beachten Sie diesen Unterschied wohl. Wenn ich ganz allein bin, spreche ich oft, sehr oft Ihren Namen und zu meinem größten Vergnügen. Ihr Friedrich Nietzsche. Stibbe, 25. Mai 1882. Schöne Geschichten, meine liebe Lou, mit unserem Korrespondieren. Es rächt sich an mir, dass ich dir sagte, nur wenn ich Lust habe, würde ich schreiben. Und es könnten oft Wochen vergehen, bis ich dazu käme. Nun schreibe ich aus purem Pläsier, mit dir zu schwatzen. Ich dachte eben, eigentlich sollte ich über die Entstehung des Gewissens im Individuum nachdenken. Aber weiß der Kuckuck, ich denke immer über Lou nach. Dass ich in meinem Verhältnis zu Nietzsche nicht so ganz offen und ehrlich sei. Besonders seit ein gewisses kleines Mädchen aus der Fremde aufgetaucht ist. Aber ganz offen, so wie ich zu dir stehe, war ich nie mit ihm. Und mit keinem Menschen auf der Welt bin ich es. Nur mit einem außer dir war ich es. Ich bin nur dir ganz befreundet. Und so soll es bleiben. Ich mache mir kein Gewissen daraus, ein wenig verstellt, ein wenig falsch, ein wenig lügnerisch und betrügerisch mich gegen irgendeinen Menschen zu betragen, ausgenommen gegen dich. Aus meiner Freundschaft zu dir mache ich einen Kultus. Ich betrachte es als Sünde. Was, mein Herr Antimoralist? Nun, ich meine, ich würde, wenn ich irgendetwas Falsches, Unaufrichtiges, Unfreundschaftliches, Verstelltes gegen dich beginge, täte, sagte, eine Empfindung haben ganz ähnlich derjenigen, welche Gläubige haben mögen, wenn sie eine große Sünde begangen haben. Ich entnehme dieser Spezialaufrichtigkeit die Berechtigung, im Übrigen falsch zu sein. Und umgekehrt beruhige ich mich über meine allgemeine Falschheit in dem Gedanken, es dafür auch in einem Falle absolut ganz und gar nicht zu sein. Übrigens, meine liebe Lou, es liegt nicht etwa gerade irgendeine Untat von mir vor. Absolut gar nichts. Es ist nur eine Reflexion, die mir das Gehirn passierte und die ich vielleicht bloß deshalb niederschreibe, weil ich zu faul bin, um angestrengt zu denken und zu arbeiten. Herzlichen Gruß von deinem Brüderli Paul. Ehe Lou von Salome zu Paul Reh nach Stibbe geht, hält sie sich für kurze Zeit in Berlin auf. Nietzsche hat vor, sie dort zu besuchen. Naumburg, Pfingsten 1882. Meine liebe Freundin, ich will nach Berlin reisen in der Zeit, wo Sie in Berlin sein werden und von da mich sofort in einen der schönen, tiefen Wälder zurückziehen, welche in der Nachbarschaft Berlins sind, nahe genug, um uns treffen zu können, wann Sie wollen. Berlin selber ist für mich eine Unmöglichkeit. Also, im Grunewald bleibe ich und warte die ganze Zeit ab, welche Sie nachher in Stibbe zubringen. Dann stehe ich Ihnen für alle weiteren Absichten zu Gebote. Vielleicht finde ich irgendein würdiges Förster- oder Pfarrhaus im Walde selber, so Sie noch ein paar Tage in meiner Nähe leben können. Denn aufrichtig, ich wünschte sehr, so bald als möglich mit Ihnen einmal ganz allein zu sein. Solche Einsame wie ich müssen sich auch an die Menschen, die Ihnen die Liebsten sind, erst langsam gewöhnen. Seien Sie hierin gegen mich nachsichtig oder vielmehr ein wenig entgegenkommend. Gefällt es Ihnen aber, weiterzureisen, so finden wir nicht weit von Naumburg eine andere Waldeinsiedelei in der Nachbarschaft eines alten burgschen Schlosses. Dahin könnte ich, wenn Sie wollen, meine Schwester bestellen. Solange noch alle Sommerpläne in der Luft hängen, tue ich gut, bei den meinigen ein vollkommenes Stillschweigen aufrechtzuhalten, nicht aus Lust an Heimlichkeiten, sondern aus Kenntnis der Menschen. Meine liebe Freundin Lou, über Freunde und den Freund Reh in Sonderheit will ich mündlich mich erklären. Ich weiß sehr wohl, was ich sage, wenn ich ihn für einen besseren Freund halte, als ich es bin und sein kann. Den Herbst verbringen wir, denke ich, in Wien. Zu welcher Aufführung wollen Sie in Bayreuth sein? Nach Bayreuth suchen wir noch einen Zwischenort zugunsten Ihrer Gesundheit. Von meiner soll heute nicht die Rede sein. Von Herzen, Ihr Friedrich Nietzsche. Man behauptet, ich sei in meinem Leben nicht so heiter gewesen als jetzt. Ich vertraue meinem Schicksale. Hamburg, 4. Juni 1882. Lieber Freund, herzlichen Händedruck für Ihren Pfingstbrief. Er war das erste Willkommen auf Hamburger Boden und wäre auch sogleich, vor 2 Tagen, beantwortet worden, hätte mich nicht ein heftiges Unwohlsein an das Bett gefesselt. Ein längeres Alleinsein zu zweien ist für den Augenblick nicht möglich. Es muss durchaus sein, dass meine Mutter und Brüder mich jetzt mit Rehs, das heißt mit Frau Reh, zusammenwissen. Glauben Sie nur, dass wenn ich jetzt von einem Alleinsein mit Ihnen absehe, dies nur im Interesse unserer eigenen Pläne geschieht und damit wir umso freier und sicherer in den Hauptsachen unserer Absichten durchsetzen könnten. Mündlich teile ich Ihnen die Gründe alle genau mit. Mit Overbecks besprach ich dieselben auch und hätte Ihnen über unsere Unterredung früher geschrieben, wäre ich nicht von Basel an stets krank gewesen. Overbecks empfingen mich mit großer Herzlichkeit. Und wir haben lange zusammen geplaudert. Wann wird erst die gemütliche Stunde kommen, in der wir es tun können? Doch hoffen wir das Beste. Diesmal schreibe ich Ihnen nicht nach den Augen. Das kommt, weil ich das Bettkissen zum Schreibpult machen muss. Die Morgenröte ist mein einziger Gesellschafter. Sie unterhält mich aber im Bette besser als Besuche, Besorgungen und Reisestaub. Könnte ich doch sagen, bald auf Wiedersehen. Es wird alles sehr gut werden. Wir sind gute Wanderer und finden den Weg auch im Gestrüpp. Ihre Lou. Naumburg, 9. Juni 1882. Meine liebe Freundin, ich übersehe aus meiner Ferne gar nicht, welche Personen in unsere Absichten notwendig eingeweiht werden müssen. Aber ich denke, wir wollen daran festhalten, eben nur die notwendigen Personen einzuweihen. Ich liebe die Verborgenheit des Lebens und wünsche von Herzen, dass Ihnen und mir ein europäisches Geschwätz erspart bliebe. Im Übrigen verbinde ich mit unserem Zusammenleben so hohe Hoffnungen, dass alle notwendigen oder zufälligen Nebenwirkungen jetzt wenig Eindruck auf mich machen. Und was sich auch ergibt, wir wollen es zusammentragen und das ganze Bündelchen alle Abende zusammen ins Wasser werfen, nicht wahr? Mir tut jetzt Berg und Hochwald sehr Not. Nicht nur die Gesundheit, noch mehr die fröhliche Wissenschaft treiben mich in die Einsamkeit. Ich will das Ende machen. Passt es, wenn ich jetzt schon mich nach Salzburg oder Berchtesgaden begebe, also auf den Weg nach Wien? Zuletzt, ich bin in allen Dingen der Tat unerfahren und ungeübt, und seit Jahren habe ich mich nie für irgendeine Handlung vor Menschen zu erklären oder zu rechtfertigen gehabt. Meine Pläne lasse ich gerne im Verborgenen. Über meine Fakta mag alle Welt reden. Doch gab die Natur jedem Wesen verschiedene Verteidigungswaffen, und ihnen gab sie ihre herrliche Offenheit des Wollens. Pindar sagt einmal, werde der, der du bist. Treulich ergeben, Friedrich Nietzsche. Stibbe, 5. Juni 1882. Mein geliebtes Schneckli, ich muss den ganzen Tag an dich denken. Ob mein Nichtarbeiten davon die Ursache oder die Folge ist, weiß ich nicht genau. Eine Ursache ist jedenfalls das Petersburger Kleid. In ihm sehe ich dich immer. Und du bist darin so wunderhübsch. Und deine Händli sehen nett und appetitlich daraus hervor, dass es noch ein Glück ist, dass du es nicht immer trägst. Denn sonst würde ich mich am Ende doch noch in dich verlieben. Wie soll das im nächsten Sommer werden, wenn du lauter Petersburger Kleider hast? Eben dein Brief aus Hamburg, mein Himmelsschneck. Es freut mich gar sehr, dass du heiter und einigermaßen wohl zu sein scheinst. Dein Du, Re. Ich befinde mich etwas schlecht. Naumburg, 12. Juni 1882. Nun, liebste Freundin, Sie haben immer für mich ein gutes Wort in Bereitschaft. Es macht mir große Freude, Ihnen zu gefallen. Die fürchterliche Existenz der Entsagung, welche ich führen muss und welche so hart ist wie je eine asketische Lebenseinschnürung, hat einige Trostmittel, die mir das Leben immer noch schätzenswerter machen als das Nichtsein. Einige große Perspektiven des geistig-sittlichen Horizontes sind meine mächtigste Lebensquelle. Ich bin so froh darüber, dass gerade auf diesem Boden unsere Freundschaft ihre Wurzeln und ihre Hoffnungen treibt. Niemand kann so von Herzen sich über alles freuen, was von Ihnen getan und geplant wird. Treulich Ihr Freund Friedrich Nietzsche. Naumburg, 18. Juni 1882. Mein lieber alter Freund, dieses deutsche Wolkenwetter hat mich zu einer Art von Siechtum verurteilt, sodass auch meine Vernunft mitunter nicht mehr vernünftig blieb. Zeugnis mein letzter Brief, für dessen schnelle Beantwortung ich Ihnen von Herzen gut bin. Zeugnis zweitens meine Reise nach Berlin, um Lou und den Grunewald zu sehen. Doch habe ich nur das zweite erreicht. Auf Nimmerwiedersehen. Am Tage drauf fuhr ich nach Naumburg zurück, halb tot. Trotz alledem bin ich voller Zutrauen zu diesem Jahre und seinem geheimnisvollen Würfelspiel über mein Schicksal. Ich reise nicht nach Berchtesgaden und bin überhaupt nicht mehr imstande, allein etwas zu unternehmen. In Berlin war ich wie ein verlorener Groschen, den ich selber verloren hatte und dank meiner Augen nicht zu sehen vermochte, ob er mir schon vor den Füßen lag, sodass alle Vorübergehenden lachten. Gleichnis. Was wird nach Bayreuth? Ich kombiniere jetzt, dass auch meine Mutter Fräulein Lou einladen könnte, dass sie etwa den Monat August in Naumburg zubrächte und dass wir im September uns auf den Weg nach Wien machten. Sagen Sie Ihre Meinung, bitte. Ich lege ein Billet an unsere sehr merkwürdige und allzu sehr liebenswürdige Freundin bei. Ich weiß nicht, wo sie ist. Von Herzen, Ihr Freund Nietzsche. Nach ihrem Aufenthalt in Stibbe geht Lou von Salome nach Bayreuth zu den Wagner-Festspielen. Nietzsche lädt sie ein, ihn anschließend in seinem Urlaubsort Tautenburg zu besuchen. Meine Schwester würde gerade für diese Zeit nach Abgeschiedenheit verlangen, um auf ihren kleinen Novelleneierchen zu brüten. Es ist ihr ein äußerst angenehmer Gedanke, in ihrer und meiner Nähe zu sein. So, und nun Aufrichtigkeit bis zum Tod. Meine liebe Freundin, ich bin durch nichts gebunden und wechsle meine Pläne, wenn Sie Pläne haben, auf das Leichteste. Und soll ich nicht mit Ihnen zusammen sein, so sagen Sie auch dies mir einfach. Und nicht einmal Gründe brauchen Sie anzugeben. Ich vertraue Ihnen ganz, aber das wissen Sie. Wenn wir zueinander passen, so werden auch unsere Gesundheiten zueinander passen und irgendworin wird ein geheimer Nutzen sein. Ich habe bisher nie daran gedacht, dass Sie mir vorlesen und schreiben sollen. aber ich wünschte sehr, ihr Lehrer sein zu dürfen. Zuletzt, um die ganze Wahrheit zu sagen, ich suche jetzt nach Menschen, welche meine Erben sein könnten. Ich trage einiges mit mir herum, was durchaus nicht in meinen Büchern zu lesen ist, und suche mir dafür das schönste und fruchtbarste Ackerland. Sehen Sie meine Selbstsucht. Der Grunewald war viel zu sonnig für meine Augen. Meine Adresse ist Tautenburg bei Dornburg, Thüringen. Treulich Ihr Freund Nietzsche. Lou sagt zu. Sie verspricht, im August nach Tautenburg zu kommen. Elisabeth Nietzsche soll sie in Bayreuth abholen und gemeinsam mit ihr reisen. Tautenburg, 2. Juli 1882. Meine liebe Freundin, nun ist der Himmel über mir hell. Gestern mittags ging es bei mir zu, wie als ob Geburtstag wäre. Sie sandten ihre Zusage, das schönste Geschenk, das mir jetzt jemand hätte machen können. Meine Schwester sandte Kirschen, Teubner sandte die drei ersten Druckbogen der fröhlichen Wissenschaft. Und zu alledem war gerade der allerletzte Teil des Manuskriptes fertig geworden und damit das Werk von 6 Jahren, meine ganze Freigeisterei. Oh, welche Jahre, welche Qualen aller Art, welche Vereinsamungen und Lebensüberdrüsse. Und gegen alles das, gleichsam gegen Tod und Leben, habe ich mir diese meine Arznei gebraut, diese meine Gedanken mit ihrem kleinen, kleinen Streifen unbewölkten Himmels über sich. O liebe Freundin, so oft ich an das alles denke, bin ich erschüttert und gerührt und weiß nicht, wie das doch hat gelingen können. Selbstmitleid und das Gefühl des Sieges erfüllen mich ganz, denn es ist ein Sieg. Und ein vollständiger. Denn sogar meine Gesundheit des Leibes ist wieder, ich weiß nicht woher, zum Vorschein gekommen und jedermann sagt mir, ich sehe jünger aus als je. Der Himmel behüte mich vor Torheiten. Aber von jetzt ab, wo Sie mich beraten werden, werde ich gut beraten sein und brauche mich nicht zu fürchten. Was den Winter betrifft, so habe ich ernstlich und ausschließlich an Wien gedacht. Die Winterpläne meiner Schwester sind ganz unabhängig von den meinigen, es gibt dabei keine Nebengedanken. Der Süden Europas ist mir jetzt aus dem Sinn gerückt. Ich will nicht mehr einsam sein und wieder lernen, Mensch zu werden. An diesem Pensum habe ich fast alles noch zu lernen. Nehmen Sie meinen Dank, liebe Freundin. Es wird alles gut, wie Sie es gesagt haben. Unserem Reh das Herzlichste. Ganz Ihr Friedrich Nietzsche. Am 9. August 1882 trifft Lou in Begleitung Elisabeth Nietzsches in Tautenburg ein. In dem Tagebuch, das sie für Paul Reh schreibt, notiert sie: Tautenburg, 14. August. Die Sonnenstrahlen sind förmlich von innen herausgedrungen, nachdem sie zuvor alle trüben Winkel in uns selber hell gemacht. Nietzsche im großen Ganzen von eiserner Konsequenz ist im Einzelnen ein gewaltsamer Stimmungsmensch. Ich wusste, dass wenn wir verkehren würden, was wir anfangs beide im Sturm der Empfindung vermieden, wir uns bald genug über alles kleinliche Geschwätz hinweg in unseren tief verwandten Naturen finden würden. Und so war es. Er kam immer wieder herauf. Und am Abend nahm er meine Hand und küsste sie zweimal und begann etwas zu sagen, was nicht ausgesprochen wurde. Die nächsten Tage lag ich zu Bett. Er sandte mir Briefe zum Zimmer hinein und sprach durch die Tür zu mir. Nun hat mein altes Hustenfieber nachgelassen und ich stand auf. Gestern haben wir den ganzen Tag im stillen, dunklen Kiefernwald mit den Sonnenstrahlen und Eichhörnchen allein verbracht. Elisabeth war auf der Dornburg mit Bekannten. Im Wirtshause, wo unter den großen, breitästigen Linden gegessen wird, hält man uns für ebenso zusammengehörig wie mich und dich, wenn ich mit der Mütze und Nietzsche ohne Elisabeth ankomme. Es plaudert sich ungemein schön mit Nietzsche, doch das wirst du besser wissen. Aber ein besonderer Reiz liegt im Zusammentreffen gleicher Gedanken, gleicher Empfindungen und Ideen. Man kann sich beinahe mit halben Worten verständigen. Einmal sagte er, davon frappiert, ich glaube, der einzige Unterschied zwischen uns ist der des Alters. Wir haben gleich gelebt und gleich gedacht. Nur weil wir so gleichartig sind, konnte er die Differenz zwischen uns oder das, was ihm so erschien, so heftig und gewaltsam nehmen. Nur darum erschütterte sie ihn so. ist man einander so unähnlich wie du und ich. So empfindet man die Punkte der Übereinstimmung und freut sich ihrer. Ist man sich so verwandt wie Nietzsche und ich, dann fühlt man die Differenzen und leidet an ihnen. Die allgemeine Ungleichheit, ja der Gegensatz zweier Menschen zueinander, kann sowohl Sympathie wie Antipathie bedingen. Die Differenz im Einzelnen bei Gleichheit im Ganzen ist unterbrochene und gestörte Sympathie. Sie wirkt immer peinlich und sie allein ist trennend. Ich hatte mir ja vorgenommen, unsere Gespräche zu notieren. Indessen, es ist beinahe unmöglich. Sie fassen sich bei unseren Wanderungen durch die fernsten und nächsten Denkgebiete zu wenig in einzelnen, scharfen Aussprüchen zusammen. Und eigentlich besteht der Gehalt eines Gesprächs bei uns in dem, was nicht gerade ausgesprochen wird, sich aber aus dem halben Entgegenkommen eines jeden von uns von selbst ergibt. Tautenburg, den 24. September 1882. Meine geliebte Clara, sage es niemand, ich habe hier eine entsetzliche Zeit erlebt. Ich musste es erkennen. Fritz ist anders geworden, er ist so wie seine Bücher. Seit ziemlich 4 Wochen sitze ich hier in der größten Einsamkeit, damit nur niemand meinen Kummer und meine verweinten Augen sehen soll. Ich habe mein Ideal verloren und kann mich noch nicht trösten. In ihren Briefen aus Tautenburg teilt Elisabeth Nietzsche mit, was sie von Lou von Salome hält. Bereits unterwegs ist es zwischen den beiden Frauen zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. Im Namen des Idealismus, im Zeichen ihres eigenen verklärenden Bildes des Bruders, kann die Schwester in der Russin nur das böse Prinzip, die Verführerin, erkennen. Sie weigert sich zu sehen, dass sich ihr Bruder, der Asket, längst aus dem Milieu, aus dem sie beide stammen, gelöst hat. Als ihr noch vor Tautenburg zugetragen wird, er habe der Russin eine wilde Ehe angetragen, fällt sie in eine hysterische Ohnmacht, begleitet von heftigem Erbrechen. Sie rächt sich auf dem Papier, in ihren Briefen, an der Frau, die ihren Idealismus zu Fall bringt. Ihre Version ist die des europäischen Geschwätzes, das Nietzsche so sehr fürchtet. Fritz hat auf den leidenschaftlichen Wunsch dieser Russin in Rom ihre Bekanntschaft gemacht. Nun will ich ihre Geistesgaben bereitwillig anerkennen, aber die Hauptsache ist, dass sie, wirklich, ich kann es nicht leugnen, die personifizierte Philosophie meines Bruders ist. Dieser rasende Egoismus, der alles niederstößt, was ihm in den Weg kommt, und diese vollständige Morallosigkeit. Gewiss, es gibt auch noch andere versöhnende Züge in meines Bruders neuen Schriften, indessen dies sind doch gerade die neuen befremdenden Hauptzüge, und du kannst dir nun denken, mit welchem Eifer sich diese Russin dieser Philosophie bemächtigt. Es war für sie der Putz, in den sich ihre böse, egoistische und unmoralische Natur am passabelsten ausnahm. Sie hat Reh und Fritz ganz unterjocht. Sie ist unsagbar schlau. Nun wurde sie mir auch als ein wahres Wunderwesen geschildert, und ich war ganz entzückt, sie kennenzulernen. Ich hatte mir das edelste, idealste Wesen vorgestellt. Ich war auch erst ganz begeistert, aber ich musste mir doch allmählich eingestehen, sie war so anders, als wie ich dachte. Nun hatten sich Reh und Lou ausgedacht, sie wollten den Winter zusammen in eine Universitätsstadt gehen und beredeten Fritz, mitzukommen. Aber als ich nun Lou kennenlernte, sah ich sogleich, dass es mit dem Zusammenwohnen reiner Blödsinn sei. Angenommen selbst, das Mädchen wäre ganz ideal reingesinnt gewesen, aber ihre Lebensgewohnheiten waren so verschieden von den unsrigen. Fritz ist eben auch peinlich ordentlich, pünktlich und zur Askese geneigt. Meinetwegen mag ja Lou sein, wie sie will, sie geht mich nichts an. Aber nun ruinierte sie Fritz. Was war das für ein schreckliches Reden, was die beiden miteinander verführten? Was war eine Lüge? Nichts. Was war ein Vertrauensbruch? Nichts. Was war das schamloseste Reden über die schamhaftesten Gegenstände? Nichts. Was war Pflichterfüllung? Albernheit. Was war das geringschätzigste Reden über treue Freunde? Richtiges Urteil. Was war Mitleid? Verächtlich. Nie habe ich meinen Bruder samt seiner Philosophie so gering, so erbärmlich gesehen. Dabei rühmte sich Lou immer ihrer bösen Natur. Das Böse ist ja eine größere Kraftquelle als das Gute. Und nun macht sich der arme Fritz so böse wie möglich. Und nun soll ein 20-jähriges Mädchen als seine Hauptjüngerin auftreten. Vielleicht geht alles besser aus, als wie wir denken. Aber bis jetzt sehen wir für Fritz nur Schande und Schulden voraus. Heiraten will die Russin Fritz nicht. Sie will nur durch ihn berühmt werden. Sie will nur einen reichen Mann heiraten, weil sie viel Geld braucht und keines hat. Man muss ihm jetzt nichts übel nehmen. Er ist ein armer Verblendeter. Sie gehen nun zusammen nach Paris oder München. Vielleicht, da ich so Alarm geschlagen habe, wird nicht ein ganz grober Verstoß gegen alle sittliche Reinheit stattfinden. Aber sie wickelt Fritz um den Finger. In Kummer, deine Elisabeth Nietzsche. Übrigens, wenn du hörst, dass Fritz und ich auseinander sind, so lass sie nur dabei, ich sei eifersüchtig. Es klingt anständiger als die Wahrheit. Das europäische Geschwätz weiß besser als die Beteiligten, was eigentlich gespielt wird. Eine schmutzige Geschichte, eine unanständige Geschichte. Der Klatsch bringt es an den Tag. Eine Ehe zu dritt oder die gemeinsame Geliebte. Zwei deutsche Gelehrte bringen zum Pläsier eine Abenteurerin mit, die sie in Rom aufgelesen haben und sich teilen. Für Elisabeth Nietzsche ist nicht zugänglich, was zwischen Lou von Salome und Friedrich Nietzsche verhandelt wird. Sie bleibt draußen. Wie sehr gleich denken und empfinden wir. Und wie nehmen wir uns die Worte und Gedanken förmlich von den Lippen? Wir sprechen uns diese 3 Wochen förmlich tot. Und sonderbarerweise hält es jetzt plötzlich aus, circa 10 Stunden täglich zu verplaudern. Seltsam, dass wir unwillkürlich mit unseren Gesprächen in die Abgründe geraten. An jene schwindligen Stellen, wohin man wohl einsam geklettert ist, um in die Tiefe zu schauen. Wir haben stets die Gemsenstege gewählt. Und wenn uns jemand zugehört hätte, er würde geglaubt haben, 2 Teufel unterhielten sich. Um welche Abgründe es geht, was in Tautenburg alles zur Sprache kommt, selbst Lou von Salome gibt manches erst nach Jahren preis. Insofern als grausame Menschen immer auch Masochisten sind, hängt das Ganze mit einer gewissen Bisexualität zusammen. Und es hat einen tiefen Sinn. Als ich zum ersten Mal im Leben mit jemandem dieses Thema besprach, war es Nietzsche, dieser Sadomasochist an sich selber. Und ich weiß, dass wir hinterher nicht wagten, uns anzusehen. Eine indirekte Replik Nietzsches bezieht sich auf Lou von Salomes Buch »Im Kampf um Gott«. Sie meint dasselbe, was sie ihm zuspricht. Zweideutigkeit, Ambivalenz, die Androgynie im Kopf. Welcher Kontrast zwischen der mädchenhaften und sentimentalen Form und dem willens- und wissenskräftigen Inhalte. Es ist die Höhe darin, was dieses Pseudomädchen hinanzieht, so vielleicht das ewig Männliche. Lou von Salome wiederum zitiert eine Bemerkung Nietzsches, er rechne sich zu jener Art von Genie, welches sich gern befruchten lässt und gebiert. Sie bringt auf ihren Begriff, was sie und ihn gemeinsam beschäftigt. Die Verknüpfung von Sexualität und Kreativität. Das gesamte Geistesleben selbst ist schließlich auch nur eine verwandelte, ins Feinste umgeformte Blüte der großen geschlechtlich bedingten Wurzel alles Daseins. Sublimierte Geschlechtlichkeit, sozusagen. 2 Teufel unterhalten sich. Auch die Theorie, die reine Lehre, entgeht nicht der Entidealisierung. Keine Entwertung, eine Umwertung, die vorwegnimmt, was es so noch nicht gibt. Die Entzauberung der Philosophie durch Sigmund Freud. Philosophische Systeme sind die bescheidenste Form, in der jemand von sich selber reden kann. Eine undeutliche und stammelnde Form von Memoiren. Trotz aller Übereinstimmung, trotz der Unterhaltung wie zwischen zwei Teufeln, entzieht sich Lou von Salome. Sie stellt Distanz her. Sie insistiert darauf, dass es zwischen ihr und Nietzsche keine Symbiose gibt. Sind wir uns ganz nah? Nein, bei alledem nicht. Es ist wie ein Schatten über mein Empfinden, der uns trennt, der sich zwischen uns schiebt. Und in irgendeiner verborgenen Tiefe unseres Wesens sind wir weltenfern voneinander. Seltsam. Mich durchfuhr neulich der Gedanke mit plötzlicher Macht, wir könnten uns sogar einmal als Feinde gegenüberstehen. Am 26. August reist Lou aus Tautenburg ab. Einen Tag später fährt Nietzsche nach Naumburg. Leider hat sich meine Schwester zu einer Todfeindin Lous entwickelt. Sie war voller moralischer Entrüstung von Anfang bis Ende und sie behauptet nun zu wissen, was an meiner Philosophie ist. Kurz, ich habe die Naumburger Tugend gegen mich. Es gibt einen wirklichen Bruch zwischen uns. Das Nützlichste aber, was ich in diesem Sommer getan habe, waren meine Gespräche mit Lou. Unsere Intelligenzen und Geschmäcker sind im tiefsten verwandt und es gibt andererseits der Gegensätze so viele, dass wir füreinander die lehrreichsten Beobachtungsobjekte und Subjekte sind. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der seinen Erfahrungen eine solche Menge objektiver Einsichten zu entnehmen verstünde. Gestern schrieb mir Reh, Lou ist entschieden um einige Zoll gewachsen in Tautenburg. Nun, ich bin es vielleicht auch. An Lou von Salome schreibt er am 1. September aus Naumburg. Meine liebe Lou, einen Tag später als Sie ging ich von Tautenburg weg. Im Herzen sehr stolz, sehr mutig. Wodurch eigentlich? Mit meiner Schwester habe ich nur noch wenig gesprochen. In Naumburg kam wieder der Dämon der Musik über mich. Ich habe ihr Gebet an das Leben komponiert. Und meine Pariser Freundin Ott, die im Besitz einer wundervoll starken und ausdrucksreichen Stimme ist, soll es Ihnen und mir einmal vorsingen. Zuletzt, meine liebe Lou, die alte, tiefe, herzlichste Bitte, werden Sie, die Sie sind. Erst hat man Not, sich von seinen Ketten zu emanzipieren, und schließlich muss man sich noch von dieser Emanzipation emanzipieren. Es hat jeder von uns, wenn auch in sehr verschiedener Weise, an der Kettenkrankheit zu laborieren, auch nachdem er die Ketten zerbrochen hat. Von Herzen Ihrem Schicksale gewogen, denn ich liebe auch in Ihnen meine Hoffnungen. Dann, nach Tautenburg, geht alles sehr schnell. Im Oktober trifft sich die Dreieinigkeit in Leipzig. Lou notiert im Tagebuch: So wie die christliche Mystik gerade Vermöge ihrer höchsten Ekstase bei grob religiöser Sinnlichkeit anlangt, so kann die idealste Liebe, gerade Vermöge der großen Empfindungsaufschraubung, wieder sinnlich werden. Ein unsympathischer Punkt, diese Rache des Menschlichen. Ich liebe nicht die Gefühle da, wo sie in ihren Kreislauf wieder einmünden. Denn das ist der Punkt des falschen Pathos, der verlorenen Wahrheit und Redlichkeit des Gefühls. Ist es dies, was mich von Nietzsche entfremdet? Entfremdung. Nietzsche kann nicht übersehen, dass sein Plan nicht ihr Plan ist. Er kann auch nicht übersehen, dass er weiter von ihr entfernt ist als Paul Reh, der die Rolle, die sie ihm zuordnet, für sich akzeptiert. Bruder, Wahlverwandter, Seelenfreund. Trotzdem bleibt das Projekt Dreieinigkeit aufrechterhalten. Man plant einen gemeinsamen Studienaufenthalt in Paris. Von Wien ist nicht mehr die Rede. Lou und Paul Reh verlassen Anfang November Leipzig. Nietzsche bleibt. Er hat vor, nach Paris zu fahren, um dort eine Wohnung für alle drei zu suchen. Dann, plötzlich, ändert er seine Pläne. seine desolate Gesundheit vorschützend. Er fürchte sich vor dem Lärm von Paris, erklärt er. Und er wisse nicht, ob es dort heiteren Himmel habe. Am 15. Oktober fährt er nach Basel zu Overbeck. Über die Ursache des Auseinandergehens im November 1882 bin ich nicht unterrichtet, bemerkt dieser. Er sprach sich nicht darüber aus. Er sagte nur, es sei wohl zwischen ihnen alles aus. Am 23. November schreibt Nietzsche einen letzten, noch freundschaftlichen Brief an Reh. Aber lieber, lieber Freund, es gab in diesem Jahr 100 Augenblicke von Orta an, wo ich empfand, dass Sie die Freundschaft mit mir etwas zu hoch bezahlten. Ich habe schon viel zu viel von Ihrem römischen Fund abbekommen, ich meine Lou. Und es schien mir immer namentlich in Leipzig, dass Sie ein Recht hätten, gegen mich ein wenig schweigsam zu sein. Von Zeit zu Zeit werden wir uns schon wiedersehen, nicht wahr? Vergessen Sie nicht, dass ich von diesem Jahr an plötzlich arm an Liebe und folglich sehr bedürftig der Liebe geworden bin. In ganzer Liebe der Ihre. Ein letzter Brief in Freundschaft, in Liebe, geht Anfang November an Lou von Salome. Lou, liebes Herz, schaffen Sie reinen Himmel. Ich will nichts mehr in allen Stücken als reinen, hellen Himmel, sonst will ich mich schon durchschlagen, so hart es auch geht. Aber ein Einsamer leidet fürchterlich an einem Verdacht über die paar Menschen, die er liebt, namentlich, wenn es der Verdacht über einen Verdacht ist, den sie gegen sein ganzes Wesen haben. Warum fehlte bisher unserem Verkehre alle Heiterkeit? Weil ich mir zu viel Gewalt antun musste. Die Wolke an unserem Horizonte lag auf mir. Sie wissen vielleicht, wie unerträglich mir alles beschämen wollen, alles anklagen und sich verteidigen müssen ist. Man tut viel Unrecht, unvermeidlich. Aber man hat ja auch die herrliche Gegenkraft, Wohlzutun, Frieden und Freude zu schaffen. Ich fühle jede Regung der höheren Seele in ihnen. Ich liebe nichts an ihnen als diese Regungen. Ich verzichte gerne auf alle Vertraulichkeit und Nähe, wenn ich nur dessen sicher sein darf, dass wir uns dort einig fühlen, wohin die gemeinen Seelen nicht gelangen. Ich spreche dunkel. Habe ich erst das Vertrauen, so sollen Sie schon erleben, dass ich auch die Worte habe. Bisher habe ich immer schweigen müssen. Geist? Was ist mir Geist? Was ist mir Erkenntnis? Ich schätze nichts als Antriebe, und ich möchte darauf schwören, dass wir darin etwas Gemeinsames haben. Sehen Sie doch durch diese Phase hindurch, in der ich seit einigen Jahren gelebt habe. Sehen Sie dahinter. Lassen Sie sich nicht über mich täuschen. Sie glauben doch nicht, dass der Freigeist mein Ideal ist. Verzeihung, liebste Lou, seien Sie, was Sie sein müssen. Friedrich Nietzsche. Der Ton, sein Ton, schlägt um. Sein Vorwurf, sie hat mit gezinkten Karten gespielt. Sie hat die heilige Selbstsucht, welche der Drang nach Gehorsam gegen das Höchste ist, mit der ausbeutenden Lust der Katze verwechselt. Leben nur um des Lebens willen, das ist nicht das, was er will. Denken Sie, jener Katzenegoismus, der nicht mehr lieben kann, jenes Lebensgefühl um nichts, zu dem Sie sich bekennen, sind genau das mir ganz Widerwärtige am Menschen, die Karikatur meines Ideals. Schlimmer als irgendetwas Böses. Dinge, die man hat, um sie zu überwinden, um sich zu überwinden. Eingerechnet die Erkenntnis als Pläsier neben anderen Pläsiers. Damals, in Orta, hatte ich bei mir in Aussicht genommen, sie Schritt für Schritt bis zur letzten Konsequenz meiner Philosophie zu führen. Sie als den ersten Menschen, den ich dazu für tauglich hielt. Ich habe nie daran gedacht, sie erst um ihren Willen zu fragen. Sie sollten kaum merken, wie sie in diese Arbeit hineinkämen. Ich vertraute jenen höheren Impulsen, an welche ich bei ihnen glaubte. Ich dachte sie mir als meinen Erben. Das Erbe auszuschlagen, seinen Plan zunichte zu machen, die letzte und tiefste Kränkung. Die Verweigerung nimmt ihr den Wert, vernichtet sie als Person. Die Entwertung trifft auch Paul Reh, hat er sich doch auf ihre Seite geschlagen. Verwirklicht er doch mit ihr zusammen den Plan, zusammenleben, zusammenarbeiten. An Lou von Salome, Mitte Dezember 1882. Was Freund Reh betrifft, so ging es mir, wie es mir jedes Mal gegangen ist. Ich kann dieses langsame Zugrundegehen einer außerordentlichen Natur nicht ansehen, ohne ingrimmig zu werden. Dieser Mangel an Ziel und daher diese geringe Lust an den Mitteln, an der Arbeit, dieser Mangel an Fleiß, selbst an wissenschaftlicher Gewissenhaftigkeit, dieses fortwährende Vergeuden. Und wäre es wenigstens ein Vergeuden aus der Lust des Verschwendens. Aber es hat so ganz die Miene des schlechten Gewissens. Ich sehe überall die Feder der Erziehung. Ein Mann soll zum Soldaten erzogen werden, in irgendeinem Sinne, und das Weib zum Weib des Soldaten, in irgendeinem Sinn. Ein Brief, genauer der Entwurf eines Briefes, ist an beide gerichtet. Er macht sie zu Komplizen, zu Verbündeten. Noch einmal schlägt die Aggression um. Sie ist jetzt gegen ihn selbst gerichtet, gerät zur Selbstbezichtigung. Dies ist das Ende, die Aufhebung der Dreieinigkeit. Es gibt keine Brücke mehr, keinen Weg zurück. Beunruhigen Sie sich nicht zu sehr über die Ausbrüche meines Größenwahns oder meiner verletzten Eitelkeit. Und wenn ich selbst in den genannten Affekten mir zufällig einmal das Leben nehmen sollte, so würde auch da nicht gar zu viel zu betrauern sein. Was gehen euch, Sie und Lou, meine Phantastereien an? Erwägen Sie beide doch sehr miteinander, dass ich zuletzt ein kopfleidender Halbirrenhäusler bin, den die Einsamkeit vollends verwirrt hat. Zu dieser, wie ich meine, verständigen Einsicht in die Lage der Dinge komme ich, nachdem ich eine ungeheure Dosis Opium aus Verzweiflung eingenommen habe. Statt aber den Verstand dadurch zu verlieren, scheint er mir endlich zu kommen. Bitten Sie, Lou, mir alles zu verzeihen. Es war eine vollkommen unnütze Verschwendung von Liebe. Lou von Salome, Friedrich Nietzsche, Paul Reh, ein Briefwechsel. Von Marlies Gerhardt. Es sprachen Norbert Beilharz, Anna Magdalena Fitzi, Anke Hartwig, Lilo von Plüskow, Jutta Villinger und Hans Zischler. Ton und Technik Walter Joost und Beate Müller. Assistenz Günther Maurer. Regie Uwe Scharek. Redaktion Marlies Gerhardt.